Heia Popeia, was raschelt im Stroh? Nachbarsbelg greinen und meine sind froh. Nachbars gehen in Lumpen und du gehst in Seid. Aus'm Rock von einem Enkel ungearbeit. Nachbars hang kein Brocken und du kriegst deine Tort. Ist sie dir zu trocken, dann sag nur ein Wort. Eia Popeia, was raschelt im Stroh? Der eine liegt in Polen, der andere ist, wer weiß wo.